Jetzt war in München diese sogenannte Sicherheitskonferenz. Darüber wollen wir uns unterhalten. Naja, es gibt ja tatsächlich bei der Sicherheitskonferenz, jetzt dieses Jahr waren es etwa, ich weiß nicht genau, fast 40 Panels. Also es wird da natürlich über eine ganze Menge beredet. Vielleicht erstmal zum Verständnis, diese Sicherheitskonferenz gilt schon als mit der wichtigste Versammlungsort von politischen, militärischen, wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, wie es so schön heißt, auf der eigentlich ganz wesentliche Dinge entweder ausgehandelt oder einer breiteren Öffentlichkeit auch ja, vermittelt werden. Insofern hat es auch eine relativ wichtige Botschaft sozusagen, weil man daran sehen kann, welche, sagen wir mal, wesentlichen Topics gerade von herrschender Seite eigentlich an die Bevölkerung vermittelt werden sollen. Wenn ich mir das unter diesem Gesichtspunkt, so verstehe ich zumindest diese Sicherheitskonferenz dieses Jahr anschaue, dann sehe ich vor allem drei, ja, so Schwerpunktthemen, die sich so ein bisschen durchgezogen haben. Das eine war so eine Grundaussage überall, dass Konflikte zwischenstaatlicher Art bedrohlich zugenommen hätten und man sich in Richtung von so einem geopolitischen Großkonflikt bewegen würde. Das zweite und dritte ist dann eine sehr, sehr deutsche und europäische Ableitung, nämlich dass daraus abgeleitet sich sozusagen Europa in irgendeiner Form hier militärisch behaupten müsse in dieser globalen Großkonferenz. Und das dritte eben dann rein praktisch, dass die Bundeswehr in Deutschland hierfür ganz massiv gerüstet sein müsste. Wenn ich mir die drei Sachen mal nacheinander versuche vorzunehmen, das erste, diese Warnung vor ja fast einer gestiegenen ja, Möglichkeit oder einem gestiegenen Risiko von großen zwischenstaatlichen Kriegen, muss man sagen. Da hatte die Sicherheitskonferenz schon einen Aufschlag gegeben. Seit ein paar Jahren geben die so einen, nennt sich Munich Security Report vor, wo ja, sagen wir mal, die wesentlichen Themen ein bisschen schon gesetzt werden aus Sicht der Sicherheitskonferenz. Und da war eben unter anderem dann der Titel Am Abgrund, das mehr oder minder als Verstandsaufnahme und dann unzurück Fragezeichen. Also wie kommt man denn eigentlich aus dieser Konfliktsituation wieder raus? Das ist aber so ein bisschen symptomatisch für die gesamte Konferenz, weil in der Diagnose war man sich relativ einig, als dass es diese Konflikte gibt. Therapieformen wurden aber außerhalb von einer weiteren Militarisierung leider nicht angeboten, die ja maßgeblich Problem da ist. Also symptomatisch waren ja jetzt die USA in dem Bereich, die ja mit der nationalen Sicherheitsstrategie im Dezember und dann der daraus abgeleiteten nationalen Militärstrategie den Fokus nochmal ganz stark hin auf Rüstung gegen China und Russland verschoben hatten. Und das war im Prinzip auch eine der Botschaften vom nationalen Sicherheitsberater McMaster auf seine Rede in München. Was ich aber zwischen interessant und schockierend fand, war nicht der Auftritt von McMaster, das war ja relativ klar, sondern wie deutlich eigentlich ja im Augenblick der kommissarische Außenminister Gabriel in seiner Rede dieses Großmachtkonkurrenzdenken eigentlich aufgegriffen hatte und eigentlich wörtlich tatsächlich von einer Systemkonkurrenz zwischen Autokratien und Demokratien gesprochen hat, was tatsächlich sich einer Sprache bedient, die von denjenigen stammt wie Robert Kagan zum Beispiel, die so einen neuen Kalten Krieg geradezu herbeireden und herbeischreiben seit Jahren. Und auch in der Diagnose war Gabriel recht schockierend eindeutig mit seinem doch ziemlich schiefen Bild. In dieser globalen Großkonferenz, die sich immer weiter verschärfe, könne die Europäische Union als einziger Vegetarier unter Fleischfressern nicht überleben. Und das recht blumige Versuch einer Legitimationsmetapher hat er dann sozusagen als wesentliches Moment und Schlussfolgerung aus dieser sich abzeichnenden Großkonkurrenz versucht zu vermitteln. Das war sozusagen der ein wesentliche Strang, der auf dieser SICO verhandelt wurde. Der zweite war dann eben EU-Militarisierung konkret. Das war schon recht symbolhaft, indem Ischinger, der Leiter der Konferenz, der sich das eigentlich immer relativ genau überlegt, welche Choreografie er haben will, also wen er wo ansetzt und wo reden lässt, der hatte von der Leyen und Palli, also französische und deutsche Verteidigungsministerin, die Eröffnungsrede setzen lassen und damit natürlich auch so symbolhaft diesen deutsch-französischen Motor ein bisschen hervorgehoben, der zumindest gerade im Augenblick bemüht ist, die EU-Militarisierung massiv voranzutreiben. Da hat sich auch zum Beispiel von der Leyen dann sehr engagiert gezeigt, in den Bemühungen jetzt verschiedenste auf den Weg gebrachte Initiativen weiterzubringen. Ich fand aber persönlich, dass die Rede von Jean-Claude Juncker in München das gefährlichste war, also vom EU-Kommissionschef. Der hat sich erstmal natürlich auf die Schulter geklopft, das sei in dem letzten Jahr mehr passiert als in den letzten 20 Jahren davor, hatte dann aber nochmal ein komplett neues Vorhaben im Köcher, nämlich bisher wurde über die sogenannte PESCO, die jetzt ganz frisch ist, nur darüber geredet, Rüstungsprojekte gegebenenfalls aus dem Einstimmigkeitsprinzip der EU herausbrechen zu können. Was Juncker jetzt aber in München vorschlug und ankündigte, war zumindest manche Form von EU-Einsätzen im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik ebenfalls von einem Konsensprinzip zu entkoppeln. Und das ist natürlich relativ wild, wenn man sich das überlegt, dass damit eigentlich es dann dazu kommen kann, dass es zu Militäreinsätzen kommen könnte, zumindest im Augenblick zu nicht-exekutiven, aber das wären eben auch so Ausbildungs- und Ertüchtigungseinsätze, wie es so schön heißt, von befreundeten Regierungen oder Rebellen, die mehrheitlich von EU-Staaten beschlossen werden, aber gegen die sich einige Staaten explizit wenden, dann aber trotzdem unter EU-Dach durchgeführt werden würden. Das ist insofern natürlich auch ziemlich spektakulär, weil nach den Abstimmungsmodalitäten, die da dann anstünden, bei einer mehrheitlichen Abstimmung hätten Deutschland und Frankreich allein nahezu eine Sperrminorität, könnten also selber nahezu alles verhindern, was ihnen nicht passt, was aber keine andere Staatenkombination so nur annähernd erreichen würde. Also das würde insgesamt natürlich auch den Entscheidungsfindungsprozess und auch die Mitsprachemöglichkeiten kleiner und mittlerer Staaten massiv verändern. So, und zum dritten Punkt, also die Knete. Da wurde insgesamt sehr, sehr scharfe Kritik an Deutschland gerichtet. Insgesamt aber außerhalb von Deutschland war man durchaus zufrieden. Das kann man, glaube ich, auch sein. Also Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, zog in seiner Rede Bilanz, dass es doch durchaus wünschenswert bzw. Durchaus erfolgreich gelaufen sei in den letzten Jahren. Das ist auch richtig. In den letzten 3 Jahren sind die NATO-Haushalte wieder kontinuierlich gestiegen. 2017 waren die Gesamtausgaben 950 Milliarden Dollar, China 150 und Russland etwa 60. Gibt es unterschiedliche SIPRI, Military Balance zum Beispiel, sind unterschiedlich, das war jetzt Military Balance. Die USA haben aber jetzt, und das ist vor allem nochmal die Botschaft, massiv nochmal fürs nächste Haushaltsjahr draufgesattelt. Beantragt sind 686 Milliarden Dollar Rüstungshaushalt. Im letzten Obama-Haushalt waren es noch 606 Milliarden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Allein die Aufwüchse unter Trump jährlicher Natur, also nicht einmalig, sind höher als der gesamte russische Haushalt, vor dem man sich angeblich so bedroht fühlt und wo man jetzt so derartig an der Rüstungsspirale drehen müsste. Frankreich, das wurde auch von Parly, der französischen Außenverteidigungsminister, recht deutlich betont, hat auch beschlossen, massivst aufzurüsten, indem der Rüstungsetat von 32 Milliarden 2017 auf 44 Milliarden 2023 erhöht werden soll. Und der Einzige, der sozusagen dann böse übrig bleibt, weil er zu wenig rüsten würde, ist dann Deutschland. Das dann durchaus von Parly, von US-Seite und eben auch von Stoltenberg kritisiert wurde, dass sie den Erwartungen der Verbündeten, die Bundesregierung, weiter hinterherbleiben würde. Und das wird ja gerade aktuell begleitet von so einer Riesendebatte, dass die Bundeswehr kaputt gespart worden sei, etc. pp. Und das war eben auch eine ganz wesentliche Botschaft, die mit über die Sicherheitskonferenz versucht wurde, in die Öffentlichkeit zu tragen, dass es eine Art finanziellen Kahlschlag in der Bundeswehr gegeben hatte. Und das muss man halt schon nochmal deutlich zurückweisen. Der Rüstungshaushalt in Deutschland betrug 24 Milliarden etwa im Jahr 1999 und ist gestiegen bis 2017 auf 37 Milliarden. Das ist absolut ein Anstieg um 50% und auch inflationsbereinigten Anstieg um etwa 28%. Das heißt, von irgendeiner Kaputtsparerei kann hier überhaupt keine Rede sein. Müsste eher mal gefragt werden, warum eigentlich kein einziger Journalist die Frage stellt, wie es dazu kommt, dass da nichts mehr funktioniert. Als Antimilitarist habe ich jetzt kein Problem mit kaputten Kampfflugzeugen. Aber man könnte ja auch mal in so eine Richtung fragen, wie das sein kann bei so großen Anstiegen des Haushaltes. Und abschließend eben da in Kombination mit der großen Koalition, der sich anbahnten, die jetzt ja einen Entwurf von Koalitionsvertrag vorgelegt hat, wo der Rüstungshaushalt bis 2021 mindestens auf 42,4 Milliarden, also auch nochmal deutlich über der erwartbaren Inflationsrate steigen wird. Also insofern entbehren natürlich diese Behauptungen, die Bundeswehr sei kaputt gespart worden, auch wenn man sich da gerade erfolgreich und sehr erfolgreich darum bemüht, dieses Bild die Öffentlichkeit zu tragen, jeglicher Grundlage. Genau. Das waren, glaube ich, so aus meiner Sicht die ganz wesentlichen Punkte, wie ich sie gesehen habe bei der Sicherheitskonferenz.